So, wie Sie heute sehen, geht es um die kritische Theorie und ihr Verhältnis zu Marx. Kritische Theorie ist so eine komplizierte Geschichte. Gerade Leute aus sehr linken Kontexten wählen kritische Theorie oft gerne in Prüfung. Und das geht dann meistens schief, weil sich die Vorstellung von kritischer Theorie oft darauf reduziert, dass Adorno und Horkheimer diese Gesellschaft irgendwie scheiße fanden und man die selbst auch irgendwie scheiße findet und da jetzt intuitiv zustimmen kann, was es dann doch nicht so ganz genau trifft. Wir werden in der heutigen Sitzung ein bisschen versuchen einzuordnen, was kritische Theorie eigentlich war, wo die Argumente für den vielleicht auch oft deutlich hervortretenden Pessimismus und Fatalismus, was die Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderungen angeht, liegen und wo vielleicht auch die Grenzen kritischer Theorie zu suchen sind. Auf der einleitenden Folie sehen Sie vier Hauptvertreter. Dabei kann man an den Bildern, die ich ausgewählt habe, schon einiges deutlich ablesen. Also kritische Theoretiker haben nicht nur gerne geraucht, wie man das auf drei Bildern feststellen kann. Das waren größtenteils irgendwie von ihrer Herkunft her Kulturbürger mit einem teilweise durchaus mit einer ausgeprägten Affinität zu bohemhaften und dandyhaften Lebensstilen. Wenn es gleichzeitig aber um die Bewertung des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs ging, dann können Sie sich das von Adorno ausgewählte Bild eigentlich ganz gut sozusagen als Merker nehmen. Also das heißt, wenn Sie irgendetwas Adorno gefragt hätten, was er von dieser Gesellschaft im Ganzen oder von dieser Gesellschaft im Einzelnen hält, dann ist der nach unten zeigende Daumen eigentlich eine ganz gute Merkfolie. Gleichzeitig sehen Sie in der Auswahl, und das sind auch die Theoretiker, auf die ich mich heute größtenteils beziehen möchte, dass die kritische Theorie etwas mehr war als nur die sogenannte Frankfurter Schule oder nur das sogenannte Frankfurter Institut für Sozialforschung. Dort direkt gearbeitet haben von den hier dargestellten nur Horkheimer und Adorno. Kritische Theorie hatte aber eben einen größeren Wirkungskreis, auch einen größeren Anregungskreis, und da gehören eben Walter Benjamin und Siegfried Krakauer, die vor allen Dingen für die Entstehung der Dialektik der Aufklärung wichtige Impulse und Hintergrundanstöße gegeben haben, mit dazu. Worum es mir in der heutigen Sitzung geht, wenn man kritische Theorie macht, dann muss man sie erstmal einleitend natürlich in einen hinreichend fatalistischen und pessimistischen Zustand versetzen. Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, man sollte so ein bisschen versuchen, dass kritische Theorie nicht unbedingt von einem positivistischen Verständnis wissenschaftlicher Darstellung lebt, sondern dass die aus guten Gründen relativ häufig eine sehr große Nähe zu eher ästhetischen Darstellungsformen haben, mit dem Anspruch, gezielte Irritationen auszulösen und so weiter und so fort. Deswegen wird es hier um einen Dialog gehen, der selbst teilweise im Moment der thesenhaften Zuspitzung eher ästhetische Momente aufweist, und weil man gleichzeitig sozusagen die negative Einstellung von Horkheimer und Adorno vor allen Dingen zur Populärkultur ein bisschen aufbrechen muss, ist es eben ein Dialog zwischen einem Künstler, Paul Klee, Walter Benjamin und Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Was ich damit erstmal erreichen will, ist Ihnen so ein bisschen so ein Assoziationsfeld zu öffnen, worum es in kritischer Theorie eigentlich geht, was die Hauptthesen sind. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, die historischen Kontexte und theoretischen Impulse etwas genauer zu klären. Im dritten Teil werde ich mich vor allen Dingen auf die Dialektik der Aufklärung beziehen und da vor allen Dingen auf das Aufklärung als Massenbetrug, dort überschriebene Kapitel zur Kulturindustrie. Ich werde das aber abschließend ein bisschen kontrastieren mit anderen Deutungen, die sich vor allen Dingen bei Benjamin und Krakauer zum selben Zusammenhang ergeben, wo sich die Frage stärker stellt, ob Kulturindustrie und Zerstreuung, kulturindustrielle Zerstreuung und Aufklärung sich wirklich ausschließen müssen oder sich in der Form in eine negativ-dialektische Verbindung nur bringen lassen können, wie das bei Adorno teilweise scheint. Und das wird mich abschließend nochmal zu ein paar Bemerkungen zum Verhältnis der kritischen Theorie zu Marx zurückführen. Nun zunächst aber zur einleitenden Betrachtung oder zum einleitenden Dialog. Auf der linken Seite oder von mir aus auf der rechten Seite sehen Sie das Bild von Paul Klee, auf das sich Walter Benjamin in einem seiner Fragmente aus dem Aufsatz über den Begriff der Geschichte bezieht. Zu diesem Bild schreibt Benjamin: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken zukehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Was zeigt sich jetzt hier in diesem eher ästhetisch-essayistischen Textfragment? Zunächst ist es interessant, was zur historischen Situierung des Textes zu wissen. Über den Begriff der Geschichte, ein Aufsatz, der posthum 1942 erschienen ist, ist der letzte Text, den Walter Benjamin vor seinem Suizid auf der Flucht vor den Nationalsozialisten im spanischen Portbou geschrieben hat. Und kurz vor seinem Suizid wurde dieser Text an Hannah Arendt übergeben, die den Text dann ans nach New York emigrierte Institut für Sozialforschung übergeben hat. Das heißt, aus dieser historischen Situierung erklärt sich vielleicht schon ein bisschen, dass in diesem Text doch erstmal aufscheinende, sehr negative Geschichtsbild. Was ist jetzt Form und Gegenstand dieses Fragments, das ich vorgelesen habe, und des ganzen Aufsatzes? Nun, es geht um eine aphoristische Reflexion zum Aufstieg des Faschismus und zur Unfähigkeit des Staatssozialismus und auch der Sozialdemokratie, eine echte Gegenposition einzunehmen, die sich für Benjamin vor allen Dingen mit dem Hitler-Stalin-Pakt gezeigt hat, in dem sozusagen zwei Varianten des modernen Totalitarismus, wie man das später nennen sollte, miteinander paktierten, die sich auf der ideologischen Ebene auf den ersten Blick auszuschließen schien. Was jetzt in Bezug auf dieses Problemfeld für Benjamin leitmotivisch wird und was ganz gut auch Leitmotive der gesamten kritischen Theorie erkennen lässt, ist zunächst erstmal ein negativer Begriff des Fortschritts. Fortschritt erscheint hier nämlich als ein unbegriffener und unkontrollierter Geschichtsprozess, dessen gesellschaftliche Dynamiken, gerade weil sie unkontrolliert sind, ins Destruktive umschlagen und gleichzeitig die Subjekte, also in dem Fall den Engel der Geschichte, vor sich hertreiben. Das Ganze hat aber natürlich, wenn man sich die Positionierung des Engels der Geschichte, ne, er hat den Rücken der Zukunft zugewendet und stark nur auf die Vergangenheit, dann hat das Ganze natürlich auch was mit einer Kritik an spezifisch neuzeitlichen Haltungen in der Wissenschaft, aber auch in der politischen Praxis zu tun, die Benjamin in diesem Aufsatz analysiert. Es geht nämlich um die Kritik einer nur retrospektiven, also nachträglichen und beobachtenden Haltung zur Geschichte, wie sie für ihn den Historismus und eigentlich jedes positive Wissenschaftsverständnis auszeichnen. Also das heißt, ein Geschichtsverständnis, das geschichtliche Prozesse nicht mit zu gestalten versucht und auch in der Reflexion nicht mit zu gestalten versucht, sondern dass sich eben immer nur nachträglich positiv auf die Sammlung der Katastrophen, die sich ereignet haben, beschränkt und zurückzieht. Dazu gibt es mit einem Nietzsche-Zitat eine andere Formulierung: Wir brauchen Historie, aber anders, als sie der verwöhnte Müßiggänger im Garten des Wissens braucht. Darin zeigt sich so der Anspruch eines anderen Verhältnisses zur Wissenschaft auch, nicht nur Müßiggang im Garten des Wissens, sondern Wissenschaft als kritisches Engagement und als Einmischung. Was sich hinter diesem Text und über den Begriff der Geschichte Aufsatz weiterhin verbirgt, ist natürlich eine Kritik an einem spezifischen Fortschrittsglauben, der zu Benjamins Zeiten oder vielleicht auch heute noch relativ verbreitet war und von dem er meinte, dass das der bürgerliche Fortschrittsglaube wäre, der aber von der Sozialdemokratie ebenso wie vom Sowjetsozialismus letztlich geteilt würde. Was ist das Kennzeichen dieses Fortschrittsglaubens? Er will nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben. Er weist schon die technokratischen Züge auf, die später im Faschismus begegnen werden. Also das heißt, es geht hier um den Glauben an die unbedingte, rein technisch instrumentelle Gestaltbarkeit von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und bei Benjamin verbindet sich das auch mit dem, was er den Konformismus, also mit einer Kritik an dem, was er den Konformismus der Sozialdemokratie nannte. Einer Sozialdemokratie, die glaubte, mit dem Strom des technischen Fortschritts, moderner Arbeitsorganisation und der Ausbeutung der Natur einfach schon in die bessere Gesellschaft schwimmen zu können. Darin zeigt sich dann eben das Verständnis, dass die rein technisch-rationale Organisation von Produktions- und Arbeitsprozessen eben nicht ausreicht und nicht ausreichen kann, um andere gesellschaftliche Verhältnisse zu ermöglichen oder zu eröffnen. Es gibt noch eine weitere wichtige Kritik bei Benjamin. Die bezieht sich darauf, dass die bürgerliche Gesellschaft und der bürgerliche Fortschrittsglauben, aber auch die Sozialdemokratie und manche anderen Sozialistinnen und Kommunistinnen dazu tendierten, den Faschismus einfach nur als eine Ausnahme, als einen historischen Unfall sozusagen anzusehen und den Faschismus im Namen eines dann eben doch wieder universellen Fortschrittsglaubens einfach nur als Abweichung vom gesellschaftlichen Fortschritt zu interpretieren versuchten. Demgegenüber geht es bei Benjamin darum zu fordern, den Faschismus als das anzuerkennen, was er für ihn ist, nämlich nicht als den vermeintlichen Ausnahmezustand, sondern als einen Ausnahmezustand, der durchaus die Regel bildet, beziehungsweise der die Regel in den Formen von Vergesellschaftungen bildet, die er analysiert. Und letzten Endes impliziert das bei Benjamin dann erneut die Kritik einer bestimmten Form des Fortschrittsglaubens in Zusammenhang mit einigen anderen Haltungen, die er bei seinen Zeitgenossen auffand. Der sture Fortschrittsglaube dieser Politiker, das meint jetzt SPD-Politiker einschließlich aller anderen bürgerlichen Parteien, ihr Vertrauen in ihre Massenbasis und ihre servile Einordnung in einen unkontrollierbaren Apparat sind für ihn drei Seiten der Haltung, mit der die vermeintlichen Gegner des Faschismus letzten Endes seinen Aufstieg befördert haben. Warum denkt Benjamin so? Man kann jetzt zunächst sagen, dass man an diesem Bild einige generelle Charakteristika der kritischen Theorie veranschaulichen kann, die bei Benjamin gesteigert zutage treten. Erstmal gibt es den geteilten Ausgangspunkt, dass man die historische Erfahrung der Krise und des Zerfalls der bürgerlichen Demokratie und des Aufstiegs des europäischen Faschismus in einer Form verarbeitet, die zu einem generellen Zweifel an den optimistischen Emanzipations-, Aufklärungs- und Fortschrittsnarrativen der Moderne führen. Des europäischen Faschismus deswegen, das wird ja immer gerne übersehen, dass der Faschismus jetzt nicht nur eine rein deutsche Entwicklung war, also natürlich hatten die Deutschen, die machen immer alles gründlicher, das heißt der deutsche Nationalsozialismus war in der Umsetzung der Konsequenzen des Faschismus etwas gründlicher, aber der Faschismus war in den 20er Jahren eine gesamteuropäische Bewegung geworden und es gab ja in verschiedenen Ländern, wie Sie vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht wissen, dann auch eigenständige faschistische Regime, also nicht nur in Italien, sondern auch in Ungarn zum Beispiel, Rumänien, Bulgarien. Frankreich als klassisches Land und Hort der Aufklärung hatte ziemlich starke faschistische Strömungen, deswegen war es für die Deutschen dann auch so relativ einfach, mit der sogenannten Vichy-Regierung zu kooperieren, nachdem sie Frankreich besetzt haben. Es geht hier also wirklich um eine Entwicklungstendenz, die keine historische Ausnahme oder keinen allein deutschen Sonderweg markiert, sondern irgendetwas mit generellen Entwicklungstendenzen der bürgerlichen Gesellschaft zu tun haben müsste. Darum geht es dann bei Benjamin und auch bei anderen kritischen Theoretikern. Es geht darum, den Faschismus nicht als Abweichung oder Zivilisationsbruch zu verstehen, sondern als eine spezifische Variante des Kontinuums moderner kapitalistischer oder bürgerlicher Vergesellschaftung. Dahinter steht dann folgende Beobachtung. Benjamin wie auch andere Theoretiker gehen davon aus, dass es zwischen dem Faschismus und seinen vermeintlichen Gegnerinnen eine lange bestehende epistemologische Komplizenschaft gegeben hat. Epistemologische Komplizenschaft heißt, dass man sich zwar bis aufs Blut bekämpft, aber letzten Endes in diesem Kampf und in den wechselseitigen Feindsetzungen bestimmte grundlegende Denkmuster und Wahrnehmungsformen miteinander teilt. Ein kleines Beispiel dafür wäre, dass die Eugenik, die dann in Deutschland in der systematischen Judenvernichtung vor allen Dingen gegipfelt hat, eben auch kein deutscher Sonderweg war, sondern dass zum Beispiel das Deutsche Institut für Erbstatistik, das die Vernichtung organisiert hat mit statistischen Mitteln und Erfassungsmethoden, zunächst mit Unterstützung der Rockefeller Foundation zum Beispiel aufgebaut worden ist und die deutschen Eugeniker bis 1939 fast weltweit als Vorreiter in der eugenischen Bewegung anerkannt waren, auch wenn man sich sozusagen von den Ausformungen, die das in Deutschland angenommen hat, dann natürlich später distanziert hat. Aber offensichtlich gibt es sozusagen in solchen sozialdarwinistischen Optimierungs- und gleichzeitig Vernichtungsfantasien Kontinuitäten, die sich nicht nur auf Deutschland beziehen lassen. Das heißt dann im Allgemeinen, dass die Ursachen und Möglichkeitsbedingungen des Faschismus in den Grundstrukturen der modernen Gesellschaft, das wären Warenwirtschaft, Industrie, Naturunterwerfung, Entfremdung und so weiter und so fort, gesucht werden müssen. Eine gemeinsame These, das wäre dann das, was auch den Engel der Geschichte wieder auszeichnet, der nur retrospektiv in die Vergangenheit zurückblickt und nicht versucht, sozusagen durch Trauerarbeit, durch Reflexion, das Kontinuum der Vergangenheit aufzubrechen. Die These ist bei Benjamin und auch bei anderen Vertreterinnen, dass die Verdrängung dieser Ursachen in den normalen Strukturen der modernen Gesellschaft den Sieg und die Wiederkehr des Verdrängten immer nur begünstigen kann. Also das heißt, die nächste Katastrophe, die dann neue Trümmer aufhäufen wird. Eine nächste Grundthese, die schon in den vorhergesagten Aspekten erkennbar war, der instrumentelle Fortschritt, also das heißt der Fortschritt in Fragen von Wissenschaft, Technik und rationaler Naturbeherrschung, verbindet sich nicht notwendig mit gesellschaftlicher Emanzipation, sondern kann im Gegenteil eine soziale, politische und individuelle Regression implizieren. Das betrifft dann letzten Endes auch die Kritik an einem bestimmten Wissenschaftsverständnis und einem bestimmten Wissenschaftsverhältnis, nämlich an dem, was in der kritischen Theorie als positivistische Wissenschaft kritisiert wird. In diesem Wissenschaftsverständnis wird vorgeworfen, selbst einfach nur Teil eines technokratisch-instrumentellen Weltverhältnisses zu sein. Also das heißt vereinfacht gesagt, es geht nicht darum, die Frage zu stellen, in welchen Kontexten und zu welchem Zweck Wissensbestände sozial verwendet werden sollen, sondern es geht einfach sozusagen um den blinden Glauben an die positive Erkennbarkeit, Machbarkeit und dann Gestaltbarkeit von Gesellschaft zu welchen Zwecken auch immer. Demgegenüber setzt die kritische Theorie den Anspruch eines engagierten, irritierenden, kontroversen und eingreifenden Querdenkens, dass das Gegebene kritisiert und damit, das ist dann zumindest die stillschweigende Hoffnung, auch dazu beitragen kann, nicht einfach Geschichte nur als unabdingbaren Prozess zu erleben, sondern, wie Benjamin das formuliert, das Kontinuum der Geschichte aufzubrechen. Eine Uneinigkeit besteht zwischen Benjamin und anderen kritischen Theoretikerinnen allerdings darin, inwiefern solch eine Kritik, die das Kontinuum der Geschichte zu irritieren und aufzubrechen versucht, unter den Bedingungen der Moderne überhaupt noch gesellschaftlich möglich ist oder noch einen gesellschaftlichen Ort hat und inwiefern emanzipatorische Potenziale auch in Technik oder in der Kulturindustrie durchaus angelegt sein können. Uneinigkeit heißt, Adorno und Horkheimer hätten das klar bezweifelt. Benjamin hätte das, wie Sie gleich noch sehen werden, deutlich anders gesehen. Deswegen hätte Adorno auch das, was ich jetzt mache, ganz, ganz schlimm gefunden. Benjamin hätte es okay gefunden. Es geht um einen Neubautensong, die sich entschlossen haben, mit einer deutlichen Reminiszenz an den kleinen Benjamin-Text, mit dem ich angefangen habe, den Engel der Geschichte über dem vereinten Deutschland, das um 2000 gerade seinen neuen Nationalstolz und sein neues Nationalbewusstsein wieder entdeckte, nochmal fliegen zu lassen. Das gibt mir die Chance, meine Stimme kurz zu schonen. Sprachsalat, wenn man es nicht so gut versteht, sind Sprachstücke aus dem Radio, unter anderem ist es eine Frage der Quantität. Ich sagte, ich liebe dich und der Papst ist tot, der Papst ist tot. Thank you. Wirklichkeit des Landes? Was ist die Wirklichkeit des Landes? Was ist die Wirklichkeit des Landes? Was ist die Wirklichkeit des Landes? Die Bilder an der Seite sind einfach zur Veranschaulichung, damit man weiß, wo man ist. Es geht um Berlin. Konkret, das wird aus dem vorangegangenen Song klar, aber das wäre dann zu lange geworden, um den Wiederaufbau des Potsdamer Platzes in der Anfangszeit der sogenannten Neuen Berliner Republik. Und damit wäre man bei der Verortung erstmal dieses Songs Befindlichkeit des Landes als eine kleine Reminiszenz an und als eine Aktualisierung von Benjamins Thesen zur Geschichte. Die historische Situierung erstmal, der Song ist von 2000. Es geht also um die sehr optimistische und noch sehr zukunfts- und fortschrittsgewisse erste Hochphase der sogenannten Neuen Berliner Republik. Das heißt, des Deutschlands nach der Wiedervereinigung, indem man auch forciert daran gegangen ist, die nun endlich wiedergewonnene Hauptstadt des vielleicht nicht ganzen Deutschlands, die CDU sprach ja in der Zeit immer bevorzugt von Mitteldeutschland, das jetzt wieder dazugehören würde, vielleicht noch nicht des ganzen Deutschlands, aber doch zumindest eines großen Teils von Deutschland, zu feiern und da optimistisch voranzugehen. Und es ist dieselbe Zeit, in der auch die SPD und die Grünen vor allen Dingen sich auf die Rolle des Nationalstolzes für die Gesellschaft besinnen, also unter anderem im Kontext der Durchsetzung der sogenannten Agenda 2010, also wo man sozialpolitische Sicherheits- und Teilhabemaßnahmen abbaute, geht sozusagen dieses Selbstbewusstsein, das auch angemahnt wird, man soll sich als selbstbewusster Teil eines Leistungs- und Wohlstandskollektivs fühlen durch die Decke, und Sie wissen, vielleicht ist es gleichzeitig auch die erste Zeit, in der dann eben auch die Schröder-Regierung gefordert hat und auch teilweise umgesetzt hat, dass das neue Deutschland seine Rolle als selbstbewusste Weltmacht jetzt eben wieder wahrnehmen soll und damit eben auch Verantwortung im militärischen Bereich weltweit mit wahrnehmen soll. Das ist sozusagen die historische Situierung. Neubauten streuen da so ein bisschen Salz in die Suppe, die Deutung des Songs. Also das Verschwinden des Narbengeländes verweist natürlich auf die Auslöschung der sichtbaren Vergangenheit, bis eben nur noch Phantomschmerzen bleiben. Und das ordnet sich, wie so kleine andere Reminiszenzen zeigen, in eine lange deutsche Verdrängungstradition ein. Falls Sie das nicht wissen, worauf sich Marlene Gorohm bezieht, das bezieht sich auf das, was Marlene Dietrich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als zurückgekehrte Migrantin entgegengerufen wurde, weil Marlene Dietrich, eine sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin, war nach Amerika gegangen, hat dort auch unter anderem die amerikanischen Truppen zur Motivation und so weiter und so fort mitbespielt. Und dieser Ruf bezog sich eben darauf, dass die Migrantinnen nicht mehr hierher gehören. Das zeigt dann ein sehr verbreitetes Muster, damit waren auch die Vertreter der Frankfurter Schule konfrontiert, dass Remigrantinnen, also Leute, die nach der Nazizeit nach Deutschland zurückgekommen sind, sehr, sehr häufig mit dem Volksverratsvorwurf konfrontiert waren. Also die haben das deutsche Volk verlassen und verraten in der Zeit, als es dem deutschen Volk schlecht ging, und können jetzt deswegen sozusagen auch nicht mitreden über das, was im Dritten Reich passiert ist. Also das nur zur Einordnung dieser kleinen Reminiszenz. Der Engel der Geschichte, der hier in der Gestalt von Melancholia auftritt, dazu sage ich auch gleich noch was, wendet offensichtlich in der letzten Strophe den Rücken weiter der ungestalteten Zukunft zu und starrt nur starren Blicks in Richtung Trümmer. Also es geht darum, dass es auch hier nicht um eine positive Gestaltung einer alternativen Zukunft geht in der neuen Berliner Republik, sondern letzten Endes um die Zusammenfügung der Trümmer einer vermeintlich großen Vergangenheit, die man in irgendeiner Form wiedergewinnen könnte. Und darauf bleibt sozusagen diese Haltung fixiert. Worauf der Song gleichzeitig anspielt, ist natürlich, dass bloße Wiederaufbaubemühungen kombiniert mit einem revisionistischen Geschichtsbild das Verdrängte gerade nicht überwinden können. Das sind dann so die kleinen Strophen zu den heimlichen Bunkeranlagen, die nicht wegzukriegen sind und die das Berliner Stadtbild an einigen Orten ja teilweise auch wirklich immer noch prägen, weil sich die Dinger so schlecht sprengen lassen. Und die These mit den künftigen Ruinen hat natürlich was damit zu tun, dass das Ausbleiben des Aufsprengens des Kontinuums der Geschichte, wie Benjamin das genannt oder gefordert hätte, in Verbindung mit Restitutionsbemühungen und blinden Fortschrittsglauben letzten Endes auch schon die neu errichteten Tempel nur zu künftigen Ruinen machen könnte. Man muss vielleicht abschließend dazu noch sagen, dass es sowohl bei Benjamin als auch bei einstürzenden Neubauten, der Bandtitel ist ja auch eine Benjamin-Reminiszenz und das Grundkonzept der Band auch, dass es sowohl bei Benjamin als auch bei den einstürzenden Neubauten letzten Endes ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Zerstörung gibt. Es gibt letzten Endes zwei Formen von Zerstörung. Es gibt die unkontrollierte Zerstörung durch gesellschaftliche Prozesslogiken. Es gibt aber andererseits mit dem Aufsprengen des Kontinuums der Geschichte auch ein Verständnis von Zerstörung als prinzipiell freundliches Prinzip, das einfach Platz für Neues schaffen kann. Das ist auch eine Benjamin-Formulierung. Allerdings ist eben die Frage, unter welchen Bedingungen Zerstörung das bewirken kann oder könnte. Noch eine kleine Erklärung zu der Frage, warum Melancholia, also der Engel der Geschichte, hier ausgerechnet als Melancholia auftritt. Melancholia ist schon seit der antiken Temperamentenlehre eines der vier Temperamente, steht dort für Trübsal, ist aber auch in der Psychologie ein lange verwendeter und heute veralteter Begriff für das Krankheitsbild, das man heute als Depression bezeichnen würde. Zum Beispiel bei Freud ist Melancholie ein dauerhaft gestörtes Selbstgefühl, das aber nicht durch positive Trauerarbeit behoben wird. Also das wäre sozusagen der Unterschied zur Trauer. Und dieses dauerhaft gestörte Selbstgefühl führt zur Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, Verlust der Liebesfähigkeit und die Herabsetzung des Selbstgefühls kann dann in einer Mischung sich verhalten von Selbstüberschätzung und Verdrängung bis gleichzeitig zur wahnhaften Erwartung der Strafe. Diese Freud-Reminiszenz nehme ich deswegen mit rein, weil die ausbleibende Trauerarbeit für Adorno zum Beispiel eines der wesentlichen Probleme der deutschen Nachkriegsgesellschaft war. Darauf werde ich heute nicht mehr kommen. Aber wenn Sie sich das mal durchlesen wollen, dann ist der kleine Vortrag Erziehung nach Auschwitz dafür immer noch ganz anregend. Gleichzeitig verweist der Titel aber auch noch auf etwas anderes, nämlich auf einen nicht ganz uninteressanten Stich von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1514, der hiermit abgebildet gebildet ist. Sie sehen schon, der ist ziemlich symbolüberfrachtet. Ich bringe hier nur eine relativ häufige Deutung, wo man das Ganze als reflexives Innehalten am Übergangspunkt vom Mittelalter zur Renaissance und damit eben zur Neuzeit und zur bürgerlichen Gesellschaft interpretiert. In dem Fall bei Dürer ist es so, dass die sitzende geflügelte Figur an der Seite des Bildes umgeben ist von Symbolen neuzeitlicher Wissenschaft und Technik. Also in der Hand den Zirkel, ein geschlossenes Buch auf dem Schoß, umgeben gleichzeitig von geometrischen Figuren. Das magische Quadrat im Hintergrund verweist eben auch auf moderne Mathematik. Und an der Seite, also neben diesem Polyeder, ganz rechts, sieht man so eine kleine alchemistische Werkstatt, also der Vorläufer der modernen Chemie. Mit Kohlebecken und Pinzette und so weiter und so fort. Im Hintergrund der Figur deutet das ablaufende Stundenglas auf das Ende einer Epoche hin, die Glocke darauf, dass bald damit eine neue Zeit eingeläutet wird. Und diese neue Zeit wird jetzt erstmal positiv gedeutet. Ne? Die Leiter, die nach oben führt, steht für Aufstieg, der Regenbogen, der das Ganze überspannt, für vermuteten Segen. Gleichzeitig wird diese Komposition aber durch den Hintergrund durchbrochen, in dem eben dieses Fadelwesen auf dessen, das sieht man hier vielleicht nicht so genau, aber es ist die aufgespannte Bauchhaut des Fabelwesens, auf dem der Spruch Melancholia steht und der explodierende Meteor auf kommende Gefahren und Katastrophen hindeutet und deswegen möglicherweise auch die Figur vor dem Aufstieg und dem Flug der neuzeitlichen Wissenschaft noch kurz verharrt. Diese Reminiszenz ist auch deswegen relativ interessant, weil sich darin in diesem Dürerbild und der möglichen Interpretation Bezüge zur These der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno wiedererkennen lassen, dass das Erwachen der Vernunft selbst zum gesellschaftlichen Verhängnis umschlägt oder umschlagen kann. Nun, was zum historischen Kontext und den theoretischen Impulsgebern der kritischen Theorie. Angesiedelt war die kritische Theorie institutionell erstmal am Institut für Sozialforschung, eine Anbindung an der Institut Frankfurt, der Universität Frankfurt am Main. Eine Anbindung deswegen, weil das Institut für Sozialforschung nicht staatlich gefördert war, sondern eben durch einen reichen Mäzen, Felix Weil, der sein Erbe aus dem Getreidegroßhandel zur Förderung marxistischer Sozialwissenschaften einsetzen wollte. Sonst wäre in der Weimarer Republik dieses Institut mit dieser Besetzung wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Zu den Mitgliedern, Leitung übergehe ich jetzt mal, das ist nicht immer so wichtig, zu den Mitgliedern gehörten neben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, unter anderem auch Erich Fromm, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Franz Neumann, Otto Kirchheimer und Friedrich Pollack. Wie gesagt, gab es aber einen weiteren assoziierten Wirkungskreis, zu dem auch Benjamin und Arthur gehörten. Was verband jetzt diese verschiedenen Theoretiker miteinander? Erstmal verband sie eine undogmatische Anknüpfung an Marx, jenseits der etablierten Linien der marxistischen Deutung im Leninismus oder in der Sozialdemokratie. Dabei knüpfte man vor allen Dingen an etwas an, was zu dieser Zeit relativ wenige Leute gemacht haben, weil das sozusagen die unverständlichsten und philosophischsten Aspekte in Marx Werk waren. Also man knüpfte vor allen Dingen an das an, was ich Ihnen als Fetischkritik im Zusammenhang mit der Marx-Sitzung vorgestellt habe. Und ein früherer entfremdungskritische Argumente, kombinierte das aber mit weiteren Rückgriffen, etwa auf Hegel und Kant, aber auch mit Rückgriffen auf die moderne Psychoanalyse und auf die Soziologie und Kulturkritik, wie sie bei Weber und Simmel entwickelt worden war. Die zentrale These, die dann dabei durchaus verbindend ist, ist, dass die im Vergleich zum 19. Jahrhundert veränderte Struktur und Dynamik kapitalistischer Gesellschaften und das Ausbleiben revolutionärer Umwälzungen andere Erklärungsperspektiven verlangt, als sie der klassische Marxismus bereitstellen konnte. Beim Frankfurter Institut oder in der kritischen Theorie führt das dazu, dass man sich verstärkt Problemen des sogenannten Überbaus in Anführungszeichen zuwendet, die im vorangegangenen Marxismus oft unterbelichtet geblieben sind, auch wenn Sie sich an die Marx-Sitzung erinnern, diese unmittelbare Verschränkung und Wechselwirkung von Basis und Überbau bei Marx ja durchaus konstitutiv war. Und die Probleme des Überbaus beziehen sich dann darauf, dass man sich vor allen Dingen auf Ideologiekritik kapriziert, aber auch auf Fragen, wie konkrete Familienformen und Familienstrukturen zur Entstehung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale beitragen können und eben auf das, was Horkheimer und Adorno als Kulturindustrie bezeichnet haben. Eine Verbindung zumindest des frühen Frankfurter Instituts war dabei die enge Verbindung von theoretischer Kritik und empirischer Sozialwissenschaft. Adorno war zum Beispiel an mehreren empirischen Untersuchungen auch mit beteiligt und an der Konstruktion der berühmten F-Skala, also der Faschismus-Skala, in der Studie zum autoritären Charakter. 1931 hatte das Frankfurter Institut, weil sie dann doch bestimmte Sachen schon kommen sahen, vorausschauend das Stiftungsvermögen in die Niederlande transferiert. Das machte es den Frankfurtern auch relativ einfach, im Unterschied zu vielen anderen Migranten, nachdem die nationalsozialistische Regierung das Institut 1933 geschlossen hatte, relativ schnell und bruchlos zu migrieren. erst nach Genf, dann nach Paris, dann in die USA, wo das Institut an der Columbia University angesiedelt wurde und dort auch in größere empirische Untersuchungen, unter anderem das berühmte Radio Survey von Paul Lazarsfeld mit beteiligt war. 1950 kam es dann zur Rückkehr nach Frankfurt unter durchaus ambivalenten Bedingungen und Zweifeln, die aber dann was mit einer unmittelbaren Einleitung des Frankfurter Bürgermeisters und des Rektors der Universität zu tun hatten. Warum diese historischen Hintergründe? Es gibt gerade in der Dialektik der Aufklärung die schöne Formulierung, dass Theorie nicht als unveränderliche der geschichtlichen Bewegung entgegengesetzte Wahrheit verstanden werden könnte, sondern Wahrheit immer einen Zeitkern impliziert. Und das gilt eben gerade auch für die Erklärungsmodelle der kritischen Theorie, die in besonderem Maße Verarbeitung historischer Erfahrungen sind. Die historischen Bezugspunkte und Schocks hinter der kritischen Theorie lassen sich dann wie folgt zusammenfassen. Einerseits ist es die Enttäuschung über das Ausbleiben der vom orthodoxen Marxismus für entwickelte Industrieländer prognostizierten proletarischen Revolution. Und was beobachtet man stattdessen? Nun eine zunehmende Integration des vermeintlichen revolutionären Subjekts Proletariat in kapitalistische Gesellschaften. Und diese zunehmende Integration verbindet sich mit einer gesteigerten autoritären und nationalistischen Mobilisierbarkeit der Proletarier aller Länder auch gegeneinander, wie sie sich dann vor allen Dingen im Ersten Weltkrieg deutlich gezeigt hat. Gleichzeitig gibt es einen Schock oder eine Enttäuschung über das Umschlagen der einzigen geglückten Revolution, die zunächst unter dem Banner zur Befreiung des Proletariats zu dienen, angetreten war, nämlich der sowjetischen Revolution, die dann im Staatssozialismus mündete, der letzten Endes das Teilen die kritischen Theoretiker durchaus mit Horkheimer und Adorno nur als eine andere Variante einer totalitären und bürokratischen Industriegesellschaft erschien. Die nächste historische Schockerfahrung ist die ökonomische Krise und der politische Zerfall der Weimarer Republik ab 1929, die dann eben erneut nicht in einer Revolution mündet, sondern in einer faschistischen Mobilisierung. Und an dieser faschistischen Mobilisierung in Deutschland ist jetzt für das Frankfurter Institut nicht nur prägend, dass es wie in Italien eben diese autoritäre Mobilisierung gab, sondern dass es in der deutschen Ausprägung einen technisch rationalen und industriell organisierten und bürokratisch verwalteten Massenmord gab. Genauso prägend sind aber dann die Erfahrungen des amerikanischen Exils. Das gestaltet sich für die Frankfurter als Erfahrung einer liberalen und demokratischen Gesellschaft mit durchaus hohem Wohlstandsniveau, also auch hohem allgemeinen Wohlstandsniveau, in dem aber liberale Demokratie, demokratische Verfassung und hoher Wohlstand gerade nicht zur Emanzipation und Mündigkeit der Subjekte führt, sondern zumindest in der Sicht der Frankfurter zu einer sehr eindeutigen und klaren konsumtiven und kulturindustriellen Integration, die für sie mit einer Entmündigung der Subjekte und mit einer Blockierung aller emanzipatorischen Potenziale verbunden ist. Nicht zuletzt prägt die Erfahrung der Nachkriegs-BRD mit ihren personalen und verwaltungstechnischen Kontinuitäten zum NS und ihrer verbreiteten Verleugnungs- und Verdrängungsgeschichte. Was meine ich damit? Verleugnungs- und Verdrängungsgeschichte. Sie werden wahrscheinlich in wenigen soziologischen Lehrbüchern das lesen, was ich Ihnen nur mal als Beispiel gebe. Das Ihnen alle bekannte Statistische Bundesamt ist der unmittelbare Nachfolger des Reichsamts für Erbstatistik, das ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, das eben in der Organisation der Judenvernichtung sehr wichtige und neue Methoden zur Bevölkerungserfassung entwickelt hat. Und diese Kontinuität ist eben eine verwaltungstechnische, es ist aber auch eine personelle. Das heißt, fast die gesamte Elite des ehemaligen Reichsamt für Erbstatistik bildet die erste Generation des Statistischen Bundesamtes. Und die versuchen teilweise dann auch in den ersten Mikrozensuserhebungen noch die eugenisch ausnutzbaren Merkmale der Bevölkerung mitzuerheben, weil man kann ja nie wissen, ob man dieses Wissen nicht doch nochmal gebrauchen könnte, falls es nochmal anders kommt. Das sind also Kontinuitäten und Verdrängungen, um die es geht, nur an einem kleinen, Ihnen vielleicht naheliegenden Beispiel. Äußere Schocks sind natürlich noch keine Theorie. Deswegen ist die Frage wichtig, welche theoretischen Impulse jetzt eigentlich hinter der kritischen Theorie stehen. Zum einen ist es die schon erwähnte Aufnahme von psychoanalytischen Konzepten. Die interessieren in der Frankfurter Schule und im Frankfurter Kontext vor allen Dingen in der Frage, wie sich eigentlich der Autoritarismus und die Affinität zum Faschismus bei breiten Teilen der Bevölkerung möglicherweise erklären lassen. Und dort sieht man eine Verbindung oder eine Entsprechungsstruktur mit der genuinen Form der modernen bürgerlichen oder auch dann der proletarischen Zwangsfamilie, die halt an diesem Bild gemodelt ist. Einfach in der patriarchalen Familienstruktur mit der klaren Autorität des Vaters und mit dem, was in dieser Familienstruktur passiert. Das kann man mit den Freudschen Begriffen der Triebunterdrückung und Ich-Schwäche ausdrücken. Vereinfacht geht es dabei darum, Sie kennen ja vielleicht von Freud diese Formulierung, wo es war, soll ich werden. Ich werden heißt aber gleichzeitig, dass die Individuen eben nicht lernen, zwanghaft ihre Impulse und Triebe zu unterdrücken, sondern reflexiv, verantwortlich, selbstbewusst damit umzugehen. Das passiert in den Familienstrukturen, um die es hier geht, aber gerade nicht, sondern es gibt sozusagen eine Blockierung, Unterdrückung durch die Über-Ich-Figur des Vaters. Und es gibt jetzt die These, dass das eben zu spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen führt, die zum gesellschaftlichen Autoritarismus, zum Konformismus prädestinieren, weil es eben nicht darum geht, selbst sein Leben, sein Ich zu gestalten, sondern sich eben diesem Druck des Über-Ichs, der autoritären Figuren anpassen zu können und auch zu müssen. Was soll man machen, wenn man sozusagen nicht gelernt hat, mit sich selbst in irgendeiner anderen Form umzugehen? Und gleichzeitig gibt es die These, dass diese autoritäre und letztlich repressive Struktur zur Projektion des Unterdrückten auf irgendwelche anderen, auf Fremde zum Beispiel, führen kann. Das ist jetzt die These, die der Studie zum autoritären Charakter von Erich Fromm zugrunde liegt. Der autoritäre Charakter ist dort als ein spezifischer, so fundierter Sozialcharakter bestimmt, mit spezifischen Einstellungsmustern, die unter anderem durch Vorurteile, Konformität, Destruktivität, Autoritarismus, externen Gehorsam, Rassismus und Ethnozentrismus, also die Projektion des Abgewehrten und Verdrängten auf andere Gruppen und auf die Ablehnung des Fremden und fremder Kulturen geprägt ist. Weiterentwickelt wurde das unter anderem in der auch empirisch wichtigen und schon erwähnten Studie zur autoritären Persönlichkeit, an der Adorno mit beteiligt war, wo es darum ging, auch empirische Instrumente zu definieren, mit denen man diese Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften, die Potenziale für antidemokratische und faschistische Einstellungen zeigen, halt empirisch messen kann. Das war dann die sogenannte F-Skala. Wenn Sie sich das dann mal im Detail angucken, also Autoritätshörigkeit, autoritäre Aggression und so weiter und so fort, dann werden das Begriffe sein, die Ihnen auch in vielen jüngeren Studien wieder begegnen. Also das, was zum Beispiel Heidmeier über die deutschen Zustände gemacht hat oder das, was die Leipziger Mitte-Studien machen, sind sozusagen Weiterentwicklungen und Modernisierungen der hier entwickelten Instrumente. Und die Befunde sind weiterhin das, was man immer nicht so gern sehen will, weil die Mitte ja eigentlich gut und normal sein soll. Das entsprechende Verhaltens- und Einstellungsmuster gerade in den gesellschaftlichen Mittelschichten halt doch recht verbreitet sind und in Krisenkonstellationen auch entsprechend adressiert werden können. Jenseits dieser Freudschen Linie gibt es aber eben auch einen starken Einfluss von Weber und Simmel. Bei Weber hatte ich das ja schon erwähnt, es geht da um Anschlüsse an die Gegenwartsdiagnose und Zukunftsprognose dessen, was bei Weber das Stahlrate Gehäuse der Hörigkeit war. Das Zitat dazu habe ich Ihnen schon mal vorgelesen, das ist hier nur noch mal zur Erinnerung drin. wichtig ist, dass dieses Leitmotiv des Umschlagens einer gesellschaftlichen Entwicklung, die zunächst eine emanzipatorische erscheint, in eine bürokratisch-technisch rationale Verwaltung, die sich als Herrschaftszusammenhang letzten Endes gegen die Subjekte selbst wendet, sich in der Dialektik der Aufklärung niederschlägt, aber auch zum Beispiel in leitmotivischen Begriffen von Adorno. Also wenn Adorno zum Beispiel so gerne von der verwalteten Welt spricht, dann kommt das daher. Ein anderer Punkt und ein anderer wichtiger Hintergrund ist Simmel, bei dem ich dann jetzt auch so einige Aspekte zur Tragödie der Kultur noch nachtragen kann, zu der ich nicht gekommen war. Dieser Bezug ist auch dadurch gegeben, dass einige Mitglieder des Frankfurter Instituts und der weitere Assoziationskreis halt bei Simmel teilweise auch studiert haben oder Gasthörer waren. Was ist mit der Tragödie der Kultur gemeint? Es geht hier zunächst um etwas, was sich auch in der Philosophie des Geldes zeigt, dass nämlich der moderne Industriebetrieb, wie das intellektuelle Leben, gewisse gemeinsame Tendenzen der Akkumulation teilen, die sich für Simmel letzten Endes der Kontrolle der Individuen zunehmend entziehen und sich vielmehr umgekehrt der versachlichten Kontrolle der Objektivation des gesellschaftlichen Lebens unterwerfen. Die Aufhäufung intellektueller Errungenschaften ist dabei der Akkumulation des Geldkapitals für Simmel vergleichbar und die Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware bedeutet für Simmel zum Beispiel, dass dem Arbeiter selbst gegenüber etwas Objektives geworden ist, etwas, das er nicht nur nicht mehr ist, sondern eigentlich auch nicht mehr hat. In der Fabrik wird objektiver Geist der Maschine Ausdruck eines übermächtigen Sachzusammenhangs. Und diesen übermächtigen Sachzusammenhang sieht Simmel, ähnlich wie Weber, auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, zum Beispiel im jetzigen Zustand der Wissenschaft, der nicht nur durch eine entsprechende Trennung des Wissensarbeiters von seinen Arbeitsmitteln charakterisiert ist, sondern auch dadurch, dass auch die kenntnisreichsten und nachdenkendsten Menschen mit einer wachsenden Zahl von Vorstellungen, Begriffen, Sätzen operieren, deren genauen Sinn und Inhalt sie nur ganz unvollständig kennen. Die ungeheure Ausdehnung des objektiv vorliegenden Wissenschaftsstoffes gestattet, ja erzwingt den Gebrauch von Ausdrücken, die eigentlich wie geschlossene Gefäße von Hand zu Hand gehen, ohne dass der tatsächlich darin verdichtete Gedankengehalt sich für den einzelnen Gebraucher noch entfaltet. Das ist dann aber in einem fortgeschrittenen Zustand des soziologischen Feldes auch nicht weiter schlimm, weil niemand in die geschlossenen Gedankengefäße so richtig intensiv eingeschaut hat und man sich dann einfach mit entsprechenden Floskeln, Mode und Schlagwörtern auch durchs Leben schlagen kann. Was ist nun die Tragödie der Kultur bei Simmel? Simmel sah die grundlegenden Krisenkonstellationen der Moderne weniger in der sozialen Frage, also nicht sozusagen in der Frage der ökonomischen Verteilung und der politischen Integration, die zumindest in den westlichen Gesellschaften recht gut gesichert ist, sondern eben in einer allgemeinen Krise der Kultur. Und diese Krise lässt sich in der Tendenz zusammenfassen, dass eigentlich alle großen Entwicklungspotenzen der Moderne dahingehen, dass die Objektivation des menschlichen Geistes zwar eine reale Steigerung der objektiven Kultur bewirken, also dessen, was objektiv an Kulturgütern, an Wissensbeständen, an Möglichkeiten sozusagen angehäuft wird, dass dahinter aber sozusagen die subjektiven Möglichkeiten immer weiter zurückbleiben. Den Objektivationen fehlt damit eine personale Einheit, die nach Simmel die menschliche Seele kennzeichnen soll. Und gleichzeitig sieht er das Problem, dass gerade diese Unerfassbarkeit, Undurchschaubarkeit und Unerfassbarkeit der objektiven Kultur im Bereich des Subjektiven letzten Endes dazu führt, dass die Individuen das Übermaß objektiver Kultur nicht mehr beherrschen können und vielmehr umgekehrt die Zweckbestimmung und Imperative der objektiven Kultur auf die Möglichkeiten dessen, was sie überhaupt tun, denken wollen und so weiter und so fort, als Imperative zurückschlagen. Das, was man den modernen Individualismus nennen könnte, also der übertriebene Subjektivismus, ist für ihn eigentlich nur ein gegenläufiger Ausdruck zu dieser Entwicklung, da die Subjekte, je mehr sie sozusagen selbst die Kontrolle über ihr Innenleben, über die Verständnisse dessen, was ihnen so durch den Kopf geht und so weiter und so fort verlieren, immer mehr versuchen, das durch den Zugriff auf die geldförmige Verfügung über objektive Güter auszugleichen. Deswegen ist es auch so, dass diese beiden Entwicklungen, sozusagen Verlust des Individuellen und der Persönlichkeit und moderner Individualismus, wie ich Ihnen das in der Vorlesung zur Klassentheorie kurz mit in diesen Thesen zur Pluralisierung des Lebens und zur Individualisierung der Lebensstile bei Simmel vorgestellt habe, dass sich das für ihn überhaupt nicht ausschließt, sondern dass es zwei eigentlich komplementäre Bewegungen sind. Ich kürze das hier ein bisschen ab. Wichtig ist, dass es bei Simmel eben diese Tendenzen gibt und dass bei Simmel, das wäre jetzt ein Unterschied, trotz einiger Neigung zur sehr harschen Kulturkritik, aber doch noch eine stärkere Herausstellung der Ambivalenz vorhanden ist und des Anspruchs, sich der Attitüde des Richters zu enthalten, der in der kritischen Theorie teilweise verloren geht. Für Simmel ist es nämlich zum Beispiel eher unentschieden, ob die objektive Kultur, auch wenn die Subjekte sozusagen nicht mehr hinterherkommen, nicht einfach eine reale Steigerung der Möglichkeiten für alle darstellen und zugleich auch eine Verallgemeinerung von Möglichkeiten, die sich eben nicht mehr an Klassengrenzen hält. Weil es geht bei ihm eben nicht um eine Idealisierung der bürgerlichen Bildung, die eben immer das Privileg nur einiger Individuen war, die viel Zeit hatten. Und insofern sind da bestimmte Sachen bei Simmel offener gehalten, die dann auch bei Benjamin. Was hat es jetzt mit diesen Aufklärungen als Massenbetrug oder Kulturindustrie als Zerstreuung und Aufklärung, wie ich die Frage zusätzlich stelle, zu tun? Zunächst ist es so, dass sich in den Leitfragen und Leitmotiven einige Aspekte wiederfinden, die man eben von Weber oder von Simmel kennt. In dem Hauptwerk Dialektik der Aufklärung ist die Leitfrage letzten Endes, wie es in der Einleitung formuliert wird, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt, was hier eben sowohl den Faschismus als auch die amerikanische Kulturindustrie durchaus meint. Und es geht um eine Klärung der rätselhaften Bereitschaft der technologisch erzogenen Massen, sich dem Despotismus totalitärer Ideologien und Herrschaftsformen auszuliefern. Das Ganze führt bei beiden zu einer Grundthese, einer grundlegenden Aporie, die sich letzten Endes als die Selbstzerstörung der Aufklärung zusammenfassen lässt. Und diese Selbstzerstörung oder das Scheitern der Aufklärung ist für beide darin angelegt, dass die Aufklärung eigentlich immer von einer Einheit von formaler und instrumenteller Vernunft ausgegangen ist. Kann man bei Kant durchaus diskutieren, aber wir lassen das jetzt mal dahingestellt. Dass die Aufklärung immer von dieser Einheit von formaler und instrumenteller Vernunft ausgegangen ist und die spezifische abendländische auf Selbstentfaltung und Herrschaft abzielende Rationalität eigentlich auch in der Aufklärung der charakteristische Rationalitätstypus geblieben ist. Das heißt in der Dialektik der Aufklärung, deswegen Dialektik, dass der einst mythische Weltzusammenhang zwar rational aufgeklärt wird, dass aber die Vervollkommnung der Naturbeherrschung in eine Form der gesellschaftlichen Herrschaft umschlage, die sich sowohl gegen die objektive äußere als auch gegen die unterdrückte innere Natur richtet und selbst zunehmend zur Mythologie wird, also zum Beispiel zum Fortschrittsmythos. Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als des Prinzips aller Beziehungen, heißt es dazu in der Dialektik der Aufklärung. Die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität, die einerseits die Bedingungen für eine gerechte Welt herstellt, verleiht andererseits dem technischen Apparat und den sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, eine unbotmäßige Überlegenheit über den Rest der Bevölkerung. Das sind also die dahinterstehenden Bezugsprobleme. In der Dialektik der Aufklärung ordnet sich das jetzt in ein... Ja? Ich würde ungern in den Zeitrahmen Ja. Aber was sind formelle bzw. Vernunft? Kommt gleich noch. Sehr gern. Okay. Diese ganze Geschichte fügt sich bei den beiden jetzt in ein sozusagen menschheitsgeschichtliches, geschichtsphilosophisches Rahmen-Narrativ, wo es darum geht, dass die Entzweiung von Subjekt und Objekt schon in den ursprünglichsten Benennungsakten, also in der ursprünglichsten Benennung von Sprache und von Werkzeuggebrauch angelegt sein soll. Das heißt, die Übermacht der Natur über den Menschen wird sozusagen mit dem Beginn des Logos als Herrschaftsinstrument, und darum geht es eben auch bei instrumenteller Vernunft, also die instrumentelle Vernunft ist sozusagen die zweckmäßige, zweckgerichtete Beherrschung von Naturprozessen oder auch von Gesellschaftsprozessen, dass diese Herrschaft eben erkauft wird damit, dass es eine neue Form gesellschaftlicher Herrschaftszusammenhänge gibt, die umso totaler werden. Das wird in der Dialektik der Aufklärung so über verschiedene Stufen verfolgt. Also es geht darum, dass sozusagen Grundtendenzen dazu schon sich in dem klassischen Mythos, das wird an der Odyssee zum Beispiel ausführlich durchexerziert, erkennen lassen. Letzten Endes dieser Prozess aber im modernen Logos der begrifflichen Abstraktion und der rationalen Erklärung kumulieren. Die historische Aufklärung ist jetzt etwas, was genau in dieser Schiene den Kumulationspunkt markiert. Einerseits ist das gekennzeichnet durch die modernen Wissenschaften, die alles Inkommensurable, also das, was vorher im Mythos als das Unverstandene noch fortleben konnte, sozusagen einfach aus dem menschlichen Weltverhältnis und Weltverständnis ausgliedern. Ich kenne vielleicht den berühmten Spruch von Wittgenstein, worüber man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen. Und das bezieht sich da eben auch auf eine bestimmte Vorstellung, was nicht formal wahre Sätze sind, was nicht eindeutige Elementarsätze mit Wahrheitsanspruch sind, kann eigentlich nicht kommuniziert werden. Und deswegen soll man davon am besten auch überhaupt nicht reden. Also das ist mit der Absonderung gemeint. Eine andere Absonderung, wenn wir auf Foucault zu sprechen kommen werden, dann wäre das natürlich sozusagen die Absonderung des als Wahnsinn angesehenen Nichtvernünftigen, die halt auch für den Prozess der Aufklärung relativ konstitutiv war. Die Identifikation von Vernunft auf formale Logik und Abstraktion führt aber letzten Endes dazu, dass andere Möglichkeiten von Welt- und Selbstverhältnissen damit verloren gehen und die Emanzipation vom Mythos letzten Endes sich auf die Beherrschung der Immanenz einer rational beherrschbaren Welt reduziert. In der Aufklärung selbst ist es so, dass das Vernunftsubjekt dabei noch als Selbstzweck gilt, aber das wäre dann eben die These der Regression der Aufklärung in den Mythos. Dieses Vernunftsubjekt wird eben zunehmend nicht mehr Selbstzweck, sondern es ist dem Selbstzweck der instrumentellen Vernunft, also der technischen Rationalität, mit der es umgeht, als Sachzwang zunehmend unterworfen. Konkret heißt das dann, dass Vernunft sich auf ein Hilfsmittel für Wirtschaft und Verwaltung, für technisch-administrative Apparate, egal zu welchen Zwecken, reduziert. Und die reine Erfassung von Faktizität, also die positiven Wissenschaften, die Verständnisse einer intelligiblen, also einer verfügbaren, deutungsoffenen, gestaltbaren Welt zunehmend verdrängen. Die Kulturindustrie ist für die beiden jetzt sozusagen die Vollendung dieser Dialektik, und zwar das, was die Aufklärung als Massenbetrug nennen. Kulturindustrie ist zunächst erstmal eine paradoxe Begriffsbildung, weil die Begriffe Kultur und Industrie sich zumindest in dem bürgerlichen Kulturverständnis relativ klar ausschließen. Es geht also hier um eine nur nach ökonomischen Verwertungsgesichtspunkten und Prinzipien der warenförmigen Distribution und technologischen Produzierbarkeit organisierte Kultur. Diese hat jetzt die Eigenschaft, dass sie zwar die jahrtausendelange getrennten Bereiche von hoher und niederer Kunst zusammenzwingt, aber das gerade nicht in der Form, die mit der Aufhebung von Klassenprivilegien verbunden wäre, sondern, so Adorno zumindest, zu ihrer beider Schaden gerät. Deswegen spricht Adorno auch genauso wie Horkheimer von Kulturindustrie und nicht von Populär- oder Massenkultur, weil in der Populär- und Massenkultur immer noch sozusagen die selbstbewusste individuelle Verarbeitung von Lebenserfahrungen möglicherweise auch einzelne Elemente von Widerständigkeit drin gesteckt haben, während die Kulturindustrie demgegenüber als etwas erscheint, was man als einen perversen Sieg der hochkulturellen Autonomie der Form über jeden bestimmten Inhalt bezeichnen könnte, wie das exemplarisch am Beispiel der Reklame zum Beispiel in der Dialektik der Aufklärung illustriert wird. Reklame wird zur Kunst schlechthin, la pour la. Reklame für sich selber, eine Darstellung der gesellschaftlichen Macht. Jeder Film ist die Vorschau auf den nächsten, der das gleiche Heldenpaar unter der gleichen exotischen Sonne abermals zu vereinen verspricht. Wer zu spät kommt, weiß nicht, ob er der Vorschau oder der Sache selbst beiwohnt. Und heute ist jede Großaufnahme der Filmschauspielerin zur Reklame für ihren Namen geworden, jeder Schlager zum Plug seiner eigenen Melodie. Die These dabei ist jetzt gleichzeitig, dass die Kulturindustrie die Masse auf ein letzten Endes sekundäres, einkalkuliertes Anhängsel der Maschinerie reduzieren würde und die individuellen Orientierungen und Lebensregungen in allen Bereichen bereits durch das formalisierte System der Kulturwarenproduktion vorstrukturiert sind. Wie kommen die auf diese Idee? Zum einen ist das konkrete Anschauungsmaterial natürlich die amerikanische Kulturindustrie der 1940er Jahre, also Hollywood, Kino, Radio und massenhaft gefertigte Konsumgüter, die aber begleitet mit einer spezifischen Form von Zuschauer- und Verbraucherforschung, die die Verhältnisse von Medien, Konsumangeboten und Konsumbedürfnissen permanent reibungslos aufeinander abstimmen wollen. Ob sie das wirklich erreichen, das ist eine andere Frage. Es ist ja auch möglich, dass hier einfach der Anspruch dieser reibungslosen Abstimmung zu ernst genommen wird. In jedem Fall geht es dann um die Vorstellung, dass es in der Kulturindustrie einen Zirkel von Manipulation und rückwirkenden Bedürfnissen gibt, die halt auch hervorgebracht und produziert werden, die sich in der Einheit eines immer unentrinnbaren Systemzusammenhangs zusammenschließt. Jede Spur von Spontanität des Publikums im Rahmen des offiziellen Rundfunks aber wird von Talentjägern, Wettbewerben, vom Mikrofon, protegierten Veranstaltungen aller Art und fachmännischer Auswahl gesteuert und absorbiert. Die Talente gehören dem Betrieb längst, ehe er sie präsentiert, sonst würden sie nicht zu eifrig sich einfügen. Die Erfassung des Publikums, die vorgeblich und tatsächlich das System der Kulturindustrie begünstigt, ist ein Teil des Systems, nicht dessen Entschuldigung. Man kann hier natürlich an Deutschland sucht den Superstar oder ähnliche Formate denken, in denen sozusagen die potenziellen Stars und Sternchen alle erwartbaren Haltungen natürlich von sich aus auch zeigen und an den Tag legen. Gleichzeitig geht es darum, dass in dieser Konsum- und Marktforschung es natürlich auch um die Abstimmung, das ist das zweite Zitat, differenzierter Bedürfnisse geht, auf differenzierte Warenprodukte, die aber sozusagen in aller Vielfalt, die dann damit erreicht wird und in aller Vielfalt der Befriedigung unterschiedlichster Konsumentinnenbedürfnisse eben doch eine hochgradig reduzierte bleibt. Auch 200 Varianten von Tütensuppen sind eben immer nur noch Tütensuppen, wie es bei Martin und Kling heißt. Bei Adorno und Horkheimer geht es halt darum, dass halt die technische Gestaltung von bestimmten Autos letzten Endes im Gebrauchswert absolut keinen Unterschied mehr macht. Oder auch darum, dass bestimmte unterschiedliche Filmformate halt in der Grundstruktur der Erzählung relativ austauschbar trotzdem scheinen, egal ob das jetzt ein auf Attribute des hochkulturellen Geschmacks oder auf Attribute des Massengeschmacks getrimmter Film ist, weil es geht halt immer um Getting into Trouble und Getting Out Again, wie das eine Hausfrau so schön zusammenfasst. Okay, das ist die Vorstellung dabei. Diese Vorstellung hat jetzt was damit zu tun, dass Adorno und Horkheimer sehr stark davon ausgehen, dass das Äquivalenz- und Egalitätsprinzip der Warenform sozusagen die darin vermittelten Produkte und Bedürfnisse selbst unmittelbar kompromittieren würde. Ne? Also die Gleichheit und Austauschbarkeit der Waren als versachlichtes Prinzip schlägt sozusagen auf die implizite Gleichheit und Austauschbarkeit der verschiedenen scheinbar differenzierten Produkte und Bedürfnisse zurück. Die These ist jetzt dabei, dass die Kulturindustrie insgesamt dazu beiträgt, die gesellschaftliche Ordnung der kapitalistischen Gesellschaft zu stabilisieren und damit gleichzeitig alle Emanzipationspotenziale zugunsten der konformistischen Anpassung menschlicher Bedürfnisse an den Produktionsapparat stillzustellen tendiert. Das sind dann auch die typischen Vorstellungen, dass der Entfremdung im Produktionssektor sozusagen einfach nur der entfremdete Konsum nachfolgt, die die kritische Theorie stark prägen. Amüsement ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Es wird von dem gesucht, der dem mechanisierten Arbeitsprozess ausweichen will, um ihm vom Neuen gewachsen zu sein. Zugleich aber hat die Mechanisierung solche Macht über den Freizeitler und sein Glück, sie bestimmt so gründlich die Fabrikation der Amüsierbare, dass er nichts anderes mehr erfahren kann als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst. Der vorgebliche Inhalt ist bloß verblasster Vordergrund, was sich einprägt, ist die automatisierte Abfolge genormter Verrichtungen. Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen, nur in der Angleichung an ihn in der Muse. Der Zuschauer soll keine eigenen Gedanken bedürfen, das Produkt zeichnet jede Reaktion vor, nicht die ideologische Verbindung, die nicht durch seinen sachlichen Zusammenhang zerfällt, soweit er Denken beansprucht, sondern durch Signale. Jede logische Verbindung, die geistigen Arten voraussetzt, wird peinlich vermieden. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch und in der Wertung vielleicht auch etwas überzogen. Trotzdem gibt es so ein paar interessante Benennungen von systemischen Mechanismen der modernen Kultur, die man unabhängig von den impliziten Wertungen halt ganz gut im Gedächtnis behalten und zusammenfassen kann. Einerseits geht es um die Kommodifizierung von Kultur, also potenziell um die Verwandlung aller Kulturgüter in Waren. Es geht damit verbunden darum, dass die technischen Mittel zur Reproduktion, Speicherung und Verbreitung dieser Waren permanent erweitert werden müssen. In der Konsequenz muss sich Kulturproduktion immer stärker auf ein wachsendes zahlendes Massenpublikum richten und dessen Geschmack eben zu antizipieren und zu befriedigen versuchen. Beides, also die Erwartung auf das Publikum und die spezifische Ausrichtung der Produktion, führen jetzt zu dem, was bei Adorno und Horkheimer als das Spezifikum kulturindustrieller Produkte charakterisiert wird, nämlich Stereotypisierung und Serialität, die die effiziente Produktion und die effiziente Befriedigung der immer gleichen Bedürfnisse erlauben. Wechselnde Inhalte werden in immer gleicher Form vermittelt. Die Beschreibung der dramatischen Formel durch jene Hausfrau, Getting into Trouble and Out Again, umspannt die ganze Massenkultur vom schwachsinnigen Women's Serial bis zur Spitzenleistung. Die These ist jetzt, dass auch Scheininnovation und Nonkonformismus, in der Zeit von Horkheimer und Adorno waren das zum Beispiel Orson Welles oder Charlie Chaplin, letzten Endes diese Muster zu reproduzieren gezwungen sind. Also sie müssen dieselben Narrative und Formeln aufgreifen, das sind dann manchmal in der Dialektik der Aufklärung auch sehr assoziative Gedankensprünge, Also um die Freiheitsrede von Chaplin am Ende von der große Diktator halt in dem Zusammenhang noch, noch einordnen zu können, müssen die beiden dann assoziieren, dass die wogenden Kornfelder, die dazu gezeigt werden, ja irgendwie an die blonden Haare der volksdeutschen Mädel und Burschen schon wieder erinnern würden und damit halt letzten Endes dieselben Stereotype und so weiter und so fort. Was man trotzdem in dieser These erkennen kann, ist sozusagen die Bereitschaft des kulturindustriellen Systems zur Integration von bestimmten Innovationsformen in bestimmten Rahmenbedingungen, wo man sich dann wieder fragen kann, was das halt über den Deutungszusammenhang bei Horkheimer und Adorno hinausgehend bedeuten könnte. Als Effekt dieser Entwicklung kommt es auf jeden Fall insgesamt zu einer Entkopplung der Kulturproduktion von älteren auf Tradition, Ritual, Repräsentation und Kunstautonomie bezogenen kulturellen Formen, die für beide auf jeden Fall einen Verlust darstellt, und es kommt zu einer Negation der selbsttätigen Aneignung des Kunstwerkes durch ein sich bildendes Subjekt. Das wäre nämlich immer die Voraussetzung von Kunstautonomie gewesen, nicht das erwartbare Erkennen, also nicht sozusagen die hundertste Variante derselben Love Story irgendwie mit großem Genuss verfolgen, weil man ja genau weiß, dass irgendwann der erwartete Kuss kommen muss oder im aktuellen Hollywood-Kino auch mal der Coitus, sondern die Vorstellung von Horkheimer und Adorno in der Kulturaneignung ist eben, dass das Kunstwerk das Unerwartete sein soll, das zu Irritationen führt und deswegen sozusagen subjektive Aneignungs- und Verarbeitungsprozesse erfordert. Die Vorstellung ist eben, dass die Massenkultur genau diese systematisch ausschließen würde. Im Endeffekt scheint es dann so, dass die Kulturindustrie ein bruchloser, auf das Profitkalkül zurückführbarer Regelkreis ist. Weitergehen und weitermachen überhaupt wird zur Rechtfertigung für den blinden Fortbestand des Systems, ja für seine Unabänderlichkeit. Gesund ist, was sich wiederholt, der Kreislauf Natur und Industrie. Ewig grinsen die gleichen Babys aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine. Bei allem Fortschritt der Darstellungstechnik, der Regeln und Spezialitäten, bei einem zackenden Betrieb bleibt das Brot, mit dem die Kulturindustrie die Menschen speist, der Stein der Stereotypie. Okay, soweit so finster. Dieses lustige abschließende Zitat können Sie sich dann selbst noch durchlesen. Ich glaube, es ist klar geworden, um welche Form und Deutung es hier geht. In dem abschließenden Zitat soll einfach deutlich werden, darüber kann man dann durchaus an einigen Stellen auch nachdenken, inwiefern halt auch die vermeintlich intimsten und autonomsten Lebensregungen eigentlich letzten Endes durch bestimmte serielle Muster, die man kennt, zum Beispiel romantische Liebesgeschichten oder was auch immer, eigentlich in jedem Moment schon vorstrukturiert sind und wie diese Muster bei aller vermeintlichen Vielfalt und Abweichungstoleranz letzten Endes eben doch erhalten bleiben. Was sind jetzt die spezifischen Grenzen der Kulturindustrie-These, die ja auch oft vorgeworfen worden sind? Einmal kann man natürlich sagen, dass das ganze Rahmennarrativ, das den beschriebenen Zusammenhang eben in die Anfänge von Sprache und Werkzeuggebrauch zurückverlegt, letzten Endes dazu führt, dass absolut unklar sein soll, wo andere menschliche Möglichkeiten eigentlich gelegen haben sollen, wenn es nicht ums Zurück auf die Bäume geht. Und ebenso häufig kritisiert wurde die Vorstellung einer ausweglosen Zirkularität der Systemreproduktion. Was dabei hinten runterfällt, ist, dass kulturindustrielle Produkte eben immer auch, wie alle Kulturprodukte, trotzdem Reflexions- und Verarbeitungsformen konkreter historischer Erfahrungen und Bedürfnisse von konkreten Subjekten bleiben. Was ebenso hinten runterfällt, ist das, was seit den 60er, 70er Jahren ja regelmäßig verzeichnet worden ist, nämlich die dynamische und progressive Rolle der Kulturindustrie, gerade bei der Pluralisierung von Lebensstilen und auch bei der Inszenierung von einer bestimmten Form von Nonkonformismus. Ne? Gerade die Rock- und Popkultur lebt ja sozusagen mit dem dann selbst natürlich auch schon wieder kalkulierten Bruch mit der Überbietungsgeste, mit dem lauter, schneller, härter, weiter, anders. Und die Frage ist eben, ob diese Innovationsdynamik und auch die Frage, wo diese Innovationsdynamik eigentlich herkommt, mit den entsprechenden Thesen adäquat erfasst werden kann. Ein Versuch, diese Grenzen zu bearbeiten, findet sich dann später mit dem reformulierten Massenkulturbegriff der Cultural Studies, um den es nächste Sitzung gehen soll. Man kann Ansatzpunkte aber eben auch bei alternativen Autoren der kritischen Theorie selbst finden, die die Dialektik der Aufklärung beeinflusst haben, aber in Einzelpunkten doch eine andere Haltung hatten. Zum Beispiel finden Sie bei Krakauer viele der Zusammenhänge geschildert. Das fügt sich bei Krakauer aber nicht in die totale Manipulationsthese, sondern er geht einfach davon aus, dass die entsprechenden modernen Kulturangebote eine Entsprechung mit der Lebenssituation, mit den Erfahrungen und Bedürfnissen von konkreten historischen Subjekten zeigen und mit Erfahrungen und Bedürfnissen, die sich eben aus deren Lebenszusammenhang ergeben und nicht aus einem Kulturindustrie einfach präformierten, vorgeprägten und gesteuerten Zusammenhang. Und er geht davon aus, dass die objektiven Mechanismen die subjektiven Erfahrungen und Bedürfnisse der Individuen nicht einfach durchstreichen. Vereinfacht gesagt geht es darum, wenn Sie mal den Krakauer Aufsatz »Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino« lesen, der sich halt sehr schön dafür eignet, dann ist das, was bei Horkheimer und Adorno nur zynisch verspottet wird, halt letzten Endes etwas, das mit bestimmten Lebenssituationen zu tun hat, das auch eigentlich letzten Endes, wenn die kleinen Ladenmädchen ins Kino gehen und sich in ein anderes Leben träumen, mit der Reproduktion von Herrschaft und so weiter und so fort zu tun hat. Gleichzeitig zeigt sich darin aber auch, wie das wahrgenommen und erlebt wird, eine Verarbeitung von Erlebnissen, von Situationen, von Bedürfnissen, vielleicht auch von Hoffnungen auf ein anderes Leben, die eben in dem, was Adorno und Horkheimer beschreiben, nicht vollständig aufgehen. Ähnlich verhält es sich mit Walter Benjamins Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, das eigentlich viele wesentliche Beobachtungen von Horkheimer und Adorno auch vorweggenommen hat, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Das, was der Verlust der Aura und auch der Verlust der Autonomie des Kunstwerkes ist, ist nämlich bei Benjamin zunächst prinzipiell ein positiv bestimmter Prozess. Es treibt nämlich sozusagen den Kulturprodukten endlich und endgültig ihre religiöse, mythologische Überhöhung und Verbrämung aus und schafft damit neue Freiheitsgrade im Umgang mit Kulturprodukten und mit Kulturproduktion, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Dabei spielt eine große Rolle, dass die allgemeine Verfügbarkeit über die Medien der technischen Reproduktion für Benjamin letzten Endes dazu führen werden, dass die Grenzen von Autor und Rezipienten oder von Autor und Konsumenten letzten Endes aufgehoben werden. Also das heißt, mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Printmedien, erst recht mit der Fotografie und mit anderen neuen technischen Möglichkeiten, kann jeder und jede potenziell Autorin von Kulturgütern sein. Und die Kulturgüter selbst geben sich zunehmend eben nicht mehr als geschlossene Kunstwerke, die ehrfürchtig betrachtet werden wollen, sondern sie stellen einfach frei kombinierbare und rekombinierbare Elemente für eine eigene subjektive Aneignung zur Verfügung, die jetzt aber sozusagen eine Aneignungsform wird, die für alle verfügbar ist. Also letzten Endes, wenn Sie das Kunstwerk in dem Sinne lesen, können Sie halt irgendwie Vorgriffe auf das sehen, was man heute sozusagen das freie Sampling als Praxis nennen könnte. Ne? Also wenn irgendwelche Bands, was ja einige Leute machen, sozusagen ihre Aufnahmen selbst zum weiteren Abmischen und Neuverwenden und Weiterverwenden zur Verfügung stehen und das auch relativ voraussetzungslos von allen Individuen praktiziert werden kann. Und das ist für Benjamin durchaus erstmal auch ein positives Potenzial. Damit zeigt sich ein weiterer wesentlicher Unterschied. Benjamin sieht all das, was Adorno und Horkheimer beschreiben, also dass es letzten Endes um eine warenförmige Vermittlung von Kulturgütern geht und dass die gerade bei kapitalintensiven Kulturprodukten wie Filmen natürlich auch zu einer Monopolisierung und so weiter und so fort führen können. Aber er besteht darauf, dass die technischen Mittel und die subjektiven Verwendungen dieser Techniken und Produkte halt von dieser Warenform was Unterschiedenes sind und dass es gerade auch ein produktives Wechselverhältnis zwischen Subjektbildung und den neuen technischen Mitteln geben kann. Konkret heißt das für ihn, dass zum Beispiel der Film durch die Montage- und Schnitttechniken zum Beispiel halt einfach eine beiläufige und alltägliche Einübung in veränderte Wahrnehmungs- und Deutungsmuster der Welt impliziert, die den Herausforderungen und Anforderungen der modernen Gesellschaft angemessen sind und dass der Film gleichzeitig in bestimmten Formen, wo natürlich auch an klassische Kulturformen geknüpft wird, Slapstick, Satire und so weiter und so fort, durchaus kritische Auseinandersetzungsprozesse mit gesellschaftlicher Wirklichkeit befördern kann. Also wenn Sie sich mal Modern Times von Chaplin angucken, dann ist das so ein Film, den Benjamin da vor Augen hat, wo es letzten Endes darum geht, dass halt allgemeine lebensweltliche Erfahrungen mit der fordistischen Produktion, mit ihren Zumutungen im Film auf eine beiläufige Art und Weise, die aber gleichzeitig breit verfügbar ist, reflektiert werden können. Und deswegen ist es für Benjamin auch nicht so klar, dass sich Amüsement und Zerstreuung und Reflexion und Aufklärung notwendig ausschließen müssen, sondern das ist gerade die Potenzialität der neuen kulturellen Produktivkräfte sozusagen, dass sie eine voraussetzungslosere und beiläufigere Einübung in neue Denk- und Sehgewohnheiten ermöglichen. Letztlich kann man das dahingehend zusammenfassen, dass bei Benjamin die Unterscheidung von Marx, von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im Unterschied zu Horkheimer und Adorno ernst genommen und aufrecht erhalten wird. Das heißt, die Elemente der Kulturindustrie, genauso wie alle anderen technischen Mittel, sind sozusagen nicht automatisch für eine bestimmte Form ihrer gesellschaftlichen Anwendung prädestiniert. Bei Benjamin führt das zur These, dass dieselben technischen Mittel halt zur Ästhetisierung des Politischen und damit zu seiner Remystifizierung führen können, das wäre der Faschismus, dass dieselben technischen Mittel aber auch zur Auflösung der Ästhetik als ehrwürdige, der Reflexion entzogene Form führen könnte und damit zu einer Politisierung des Ästhetischen als einer anderen Form einer allgemeinen Kulturpraxis, die dann auch durchaus emanzipatorisch sein könnte. Abschließend möchte ich noch kurz sagen, dass man dem, was bei Simmel, Weber, aber auch in der kritischen Theorie auftaucht, vielleicht letzten Endes mit einem guten alten Marx-Zitat begegnen kann, nämlich die Vorstellung, dass irgendwie der objektive Zusammenhang zu einem zunehmenden Verlust eines am bürgerlichen Subjekt modellierten Individuums führt. Die Frage ist dann, ob das was Schlimmes ist. Bei Marx heißt es, auf früheren Stufen der Entwicklung erscheint das einzelne Individuum voller, weil es eben die Fülle seiner Beziehungen noch nicht herausgearbeitet und als von ihm unabhängige gesellschaftliche Mächte und Verhältnisse sich gegenübergestellt hat. So lächerlich es ist, sich nach jener ursprünglichen Fülle zurückzusehen, so lächerlich ist der Glaube, bei jener vollen Entleerung stehen bleiben zu müssen. Über den Gegensatz gegen jene romantische Ansicht ist die bürgerliche nie herausgekommen und darum wird jene als berechtigter Gegensatz bis an ihr seliges Ende begleiten. Also es geht hier um die Vorstellung, dass die scheinbare Fülle des ehemaligen idealisierten Subjekts und Individuums ja auch eine relativ ärmliche war. Ne? Vereinfacht gesagt, Goethe konnte noch irgendwie als Universalgenie auftreten, weil er halt irgendwie den Wissensfundus eines heutigen mittelmäßigen Realschülers hatte, das aber gleichzeitig halt eben dem Wissensfundus seiner Gesellschaft halt irgendwie vergleichbar war. Und die interessante Frage ist ja, warum sollen und müssen alle Subjekte halt Universalgenies sein? Was wäre die Möglichkeit, wenn halt die Teilhabe an den objektiven Möglichkeiten der Kultur genau nicht die Festlegung auf eine bestimmte Form von vollständiger und absoluter und geschlossener Subjektivität implizieren würde und müsste? Und wenn Sie mir noch 2 Minuten geben, dann bin ich damit bei der letzten Folie auf die Benjamin-Zitate, verweise ich dann nochmal, wenn ich zu den Cultural Studies und zu Foucault komme. Letzten Endes könnte man sagen, dass es hier ein Missverständnis gibt, das sich auch in der Anwendung des Totalitätsbegriffs bei Horkheimer und Adorno zeigt. Bei Marx war die konkrete oder die werdende Totalität immer ein in sich widersprüchlicher, dynamischer und entwicklungsoffener Gesamtzusammenhang der gesellschaftlichen Verhältnisse und Wechselwirkung. Dass er widersprüchlich ist, heißt aber sozusagen auch, dass er eben kein geschlossener Reproduktionskreislauf des Immergleichen ist, sondern zahlreiche Bruchstellen, Anknüpfungspunkte für anderes bietet. Bei Horkheimer und Adorno hat man demgegenüber, wenn sie von Totalität sprechen, immer eher den Eindruck, dass man es mit einem geschlossenen systemischen Reproduktionszusammenhang zu tun hat, der letztlich alle gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen inklusive der historischen Subjekte widerspruchslos dem Prinzip von Warenform und Kapitalakkumulation subsumiert. Warum das nicht geht, da werden Sie sich vielleicht daran erinnern, wenn Sie sich an Marx erinnern, dass da das Denken eben ist, dass die Warenform zwar die beherrschende und bestimmende Form der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass die kapitalistische Produktion aber zum Beispiel auch voraussetzt, dass es bestimmte Autonomiegrade von Wissenschaft, von Bildung, von Politik und so weiter und so fort geben muss, gerade um die Bedingungen der Warenproduktion zu sichern. Das bedeutet eben auch zum Beispiel, dass an diesen Stellen oder an diesen Nahtstellen Bruchlinien auftreten können, die andere gesellschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Deswegen gäbe es dann, und das wäre die Forderung Benjamins, und mit den Thesen lässt sich dann in der nächsten Sitzung, wie gesagt, ganz gut der Übergang zu den Cultural Studies machen, mit den 2 Zitaten, die jetzt noch hier unten stehen. Die Forderung von Benjamin wäre zu berücksichtigen, dass es an keinem Punkt der Geschichte einen wirklichen geschlossenen Herrschafts- und Verhängniszusammenhang gibt, sondern jeder Punkt der Geschichte und jede Situation, so ausweglos sie immer erscheinen mag, letzten Endes immer noch Potenziale und blockierte und unterdrückte gesellschaftliche Möglichkeiten und Alternativen beinhaltet. Und der Blick auf diese kleinen Potenziale und Alternativen ist eben dann etwas, was die Cultural Studies stark prägt, was aber in anderer Form sich auch bei Foucault wiederfinden lässt. Damit bin ich mit 5 Minuten überziehen doch noch durch alle Folien durchgekommen. War heute doch wieder ein bisschen viel. Das Problem ist einfach, ich wollte ein paar Impressionen mitgeben, die nicht dazu führen, dass am Ende sozusagen kritische Theorie halt irgendwie darauf reduziert wird, dass Adorno Stereotypisierung und Standardisierung und Serialität irgendwie einfach nur schlimm fand, sondern dass man vielleicht doch einen kleinen Zusammenhang noch mit hinbekommt, was sich hinter diesen Gefäßen, die von Hand zu Hand und von Mund zu Mund gehen, im Einzelnen dann vielleicht doch verbergen könnte. Eine Vorlesung kann das trotzdem nie leisten. Insofern ist es immer empfohlen, das Kulturindustriekapitel vor allen Dingen auch selbst mal zu lesen. Ich kann Ihnen versprechen, bei einer Düsternis, die beiden haben viel Rotwein getrunken, als sie das zusammen diktiert und geschrieben haben. Und es gibt da drin auch eine ausgeprägte Folge oder Freude am Zynismus und auch manche Punkte, wo sich vielleicht bestimmte Charakteristika moderner Kulturproduktion, auch wenn man sie nicht so fatalistisch sieht, wie Horkheimer und Adorno das getan haben, vielleicht dann doch wieder ganz gut auf den Punkt gebracht finden. Okay, das war's. Bis nächste Woche.